Erster freue dich nicht, Israel. Juble nicht wie andere Völker. Du hast deinen Gott verlassen. Du hast für Getreide andere Götter geliebt. Zweiter, der Platz für das Getreide wird sie nicht ernähren. Der neue Wein wird ihnen fehlen. Dritter, sie bleiben nicht im Land von Gott. Das Volk muss zurück nach Ägypten. In Assyrien essen sie unreines Essen. Vierter, sie geben Gott keinen Wein mehr. Ihre Opfer gefallen ihm nicht. Ihr Brot macht sie unrein. Es ist nur für ihren Hunger. Fünfter, was macht ihr an den Feiertagen? Was macht ihr am Fest für Gott? Sechster, sie laufen vor der Zerstörung weg. Aber Ägypten wird sie sammeln. Memphis wird sie begraben. Dornen wachsen über ihrem Silber. Siebter, die Zeit der Strafe kommt. Israel wird es merken. Sie halten den Propheten für dumm. Das passiert wegen ihrer großen Schuld. Achter, Ephraim beobachtet meinen Gott. Auf allen Wegen liegen Fallen für den Propheten. Es gibt Gefahren im Haus seines Gottes. Neunter, sie tun sehr böse Dinge. Es ist wie früher in Gibeah. Gott vergisst ihre Sünden nicht. Er wird sie bestrafen. Zehnter, früher fand ich Israel wie Trauben in der Wüste. Aber sie gingen zu einem falschen Gott. Sie wurden so schlimm wie dieser Gott. Elfter, das Volk von Ephraim fliegt weg wie ein Vogel. Es gibt keine Geburten mehr. Niemand wird mehr schwanger. Zwölfter, vielleicht ziehen sie Söhne auf. Aber ich nehme sie ihnen weg. Es wird weh tun, wenn ich weggehe. Dreizehnter, Ephraim war wie eine Pflanze an einem schönen Ort. Aber jetzt bringen sie ihre Söhne zu Mördern. Vierzehnter, gib ihnen, Gott, was du geben willst. Gib ihnen einen Körper, der keine Kinder bekommt. Fünfzehnter, in Gilgal taten sie böse Dinge. Dort fing ich an, sie zu hassen. Ich jage sie aus meinem Haus. Ich liebe sie nicht mehr. Sechzehnter, Ephraim ist am Boden. Ihre Wurzeln sind trocken. Sie bringen keine Frucht mehr. Ihre Kinder werden sterben. Siebzehnter, mein Gott wird sie wegstoßen. Sie haben nicht auf ihn gehört. Sie werden ohne Heimat bei anderen Völkern sein.